نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 25 Sura Fussilat ab Vers 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة. Ihm ist das Wissen um die Stunde vorbehalten. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen hervor und kein weibliches Wesen wird schwanger und kommt nieder, außer mit seinem Wissen. Und am Tag, da er ihnen zurufen wird, wo sind denn meine Teilhaber, werden sie sagen, wir geben dir zur Antwort, also wir geben zu, wir verkünden dir, es gibt unter uns keinen Zeugen hierfür. Und entschwunden wird ihnen sein, was sie zuvor anzurufen pflegten, und sie werden überzeugt sein, dass es für sie kein Entrinnen gibt. Nicht überdrüssig wird der Mensch, um das Gute zu beten. Doch wenn ihm Schlechtes widerfährt, dann ist er sehr verzweifelt und verliert alle Hoffnung. Ja, er verliert, sieht direkt alles schwarz, sieht kein Gutes mehr in seinem Leben, ist am Boden zerstört und verliert alle Hoffnung. Und wenn wir ihn Barmherzigkeit von uns kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das steht mir zu. Also wenn ihm Gutes passiert, dann hält er das für selbstverständlich, das ist mein Recht, das sollte auch so sein. Warum sollte es nicht so sein, dass mir Gutes passiert? Und andererseits, wenn ihm was Schlechtes widerfährt, ist er verzweifelt und verliert alle Hoffnung? Was für ein Bild wird hier gemalt von einem so leichtfertigen Menschen, von einem sehr, genau das Gegenteil von standhaften Menschen eigentlich, was hier beschrieben wird? Für eine Art von Mensch. Das steht mir zu. Und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Also sehr von sich überzeugt. Schlechtes kann er überhaupt nicht mit umgehen. Gutes hält er für sein Recht. Die Stunde, sagt er, kommt wahrscheinlich nicht. Und wenn auch, dann werde ich auch bei meinem Herrn das Beste erhalten. Aber wir werden denjenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben. Und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. Und wenn wir den Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich beiseite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann verfällt er in ausgedehntes Bittgebet. Das ist jetzt das andere Bild, was gemalt wird, wozu der Mensch auch oft neigt, dass er in guten Zeiten Allah ganz vergisst, wenn er ihm eine Gunst erwiesen wird, er das, wie gesagt, für selbstverständlich hält und Allahs nicht gedenkt, Allah nicht dankt. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann fängt er an, lange, ausgedehnte Bittgebete zu machen. Also ist er nur Allahs Diener in schlechten Zeiten. Ja, und wenn jemand nur ab und an mal Allahs gedenkt und ihn zuruft, dann die Engel erkennen vielleicht die Stimme gar nicht wieder. Wer ist das denn jetzt? Der scheint sich doch sonst nie zu melden. Wer ruft denn jetzt auf einmal Allah an? Ja, warum? Weil er nur in bestimmten Zeiten, wenn er es für nötig hält, Allahs gedenkt. Der Gläubige, der Muttaqi, der Gottesfürchtige, der Demütige, der wahrhaft Gläubige, gedenkt Allahs in allen Umständen. Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah stammt und ihr ihn hierauf verleugnet? Wer ist weiter abgeirrt als jemand, der sich in tiefem Widerstreit befindet? Wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen. Gesichtskreis bedeutet in allen Himmelsrichtungen. Überall werden sie die Zeichen Allahs sehen und auch in sich selbst. Bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist, nämlich der Koran. Bis den Menschen klar ist, dass das kann nicht von Menschen kommen. Das kann nicht sein, dass dies ein Mann, der vor 1400 Jahren mehr sogar gelebt hat und des Lesens und Schreibens nicht kundig war, dass er solch ein Buch hervorgebracht hat. Weil dieses Buch, die Zeiten, die Forschung, was die Menschen noch entdecken werden, die Natur selbst, die Schöpfung Allahs selbst, wird beweisen. Die ist voll von Zeichen, dass dieses Buch nur von Allah kommt. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Sicherlich, sie sind im Zweifel über die Begegnung mit ihrem Herrn. Sicherlich, er umfasst doch alles. Surah Ashura, die Beratung. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ha-Mim, Ein, Sin, Qaf. Und zwar wird auf Mim, Ein, Sin und Qaf im Arabischen, wenn man den Koran rezitiert, werden die Mudud gelesen. So gibt dir Allah als Offenbarung ein, und hat auch zuvor denjenigen, die vor dir waren, als Offenbarungen eingegeben. Er, der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her, und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja, sicherlich, Allah ist der Allvergebende und Barmherzige. Also die Strafe von Allah kommt auf die Erde herab. Die Engel, die das miterleben und sehen, was tun sie? Sie bitten um Vergebung. Nicht für sich selber, sondern für diejenigen, die auf der Erde sind. Allah ist der Allvergebende und Barmherzige. Über diejenigen, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, ist Allah Hüter und du bist nicht ihr Sachwalter. Und so haben wir dir einen arabischen Koran als Offenbarung eingegeben, damit du die Mutter der Städte, also Mekka, und diejenigen ringsumher warnst und damit du vor dem Tag der Versammlung warnst, an dem es keinen Zweifel gibt, eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein und eine Gruppe in der Feuerglut. Diese zwei großen Gruppen gibt es. Wir wissen auch die Leute auf der Anhöhe, wie wir in Surat al-A'raf schon gelesen haben, auch die werden letztlich zu einer der beiden Gruppen gehören. Diese zwei Wege gibt es und für einen von diesen Gruppen müssen wir uns jetzt schon entscheiden. Und das dann mit aller Macht, mit aller Kraft, die uns zur Verfügung steht, diesen Weg dann auch gehen und alle Hindernisse auch überkommen, denn die Alternative zu Paradiesbewohnern ist nur einzig und allein zu den Höllenbewohnern zu gehören und das ist wirklich keine Wahl, die ein Mensch treffen kann. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Also er hätte sie gezwungen und sie zwangsweise alle auf Rechtleitung und Hidayah gebracht, aber er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen und die Ungerechten haben weder Schutzherren noch Helfer. Oder haben sie sich anstatt seiner Schutzherren genommen? Allah allein ist doch der Schutzherr. Er macht die Toten wieder lebendig und er hat zu allem die Macht. Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allah alleine zu. Dies ist doch Allah mein Herr, auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Also worüber die Menschen auch uneinig sind, die Entscheidung darüber sollte man, in der Entscheidung darüber sollte man zu Allah zurückkehren und das heißt zu seinem Buch zurückkehren. Er ist der Erschaffer der Himmel und der Erde. Er hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und euch aus dem Vieh Paare, wodurch er euch vermehrt. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Er gewährt die Versorgung großzügig, wem er will und bemisst auch. Gewiss, er weiß über alles Bescheid. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl, a.s., und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin. Den Götzendienern setzt das schwer zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Also der Weg zur Hidayah wird wie begangen, indem man sich zu Allah reuig zuwendet, seine Fehler, seine Schwächen, seine Mängel einsieht, vor Allah eingesteht, und ihn darum Vergebung bittet. Und sie spalteten sich erst, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Also hier wird ein Grund beschrieben, warum Menschen sich spalten, obwohl sie doch eigentlich die Wahrheit von Allah erhalten haben, nämlich aus Missgunst untereinander. Warum soll der Recht haben? Warum soll man nicht mir folgen? Wie kann ich einer von vielen bleiben? Ich möchte mich irgendwie profilieren. Ich möchte ein besonderer Mensch sein. Deswegen werde ich jetzt was ganz Neues mal sagen. Ja, all diese Dinge aus Missgunst, aus nicht dem anderen gönnen können, das sind diese niederen Gründe, die alle von Shaitan sind. Und deswegen führt das zu Spaltung. Und wir merken jetzt auch, das haben wir schon oft im Koran jetzt auch gelesen, jetzt wird es wieder erwähnt, wie Allah das Spalten, Abspalten, in Gruppierungen fallen, wie das von Allah verurteilt wird. Und wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn auf eine festgesetzte Frist gäbe, ja was wäre dann? Da würde die Strafe schon im Diesseits sie treffen. So wäre wahrlich zwischen ihnen entschieden worden. Gewiss, diejenigen, denen die Schrift nach ihnen zum Erbe gegeben wurde, sind darüber im starken Zweifel. Ja, die einen, die die Schrift von ihrer vorherigen Generation erben, und dann die nächste Generation sie erbt und dann die nächste Generation, die sind nicht so stark in ihrer Überzeugung und ihren Glauben, wie die erste Generation es gewesen ist. Ja, wie die Sahaba waren, wir sind weit entfernt davon, und wie unsere Kinder sein werden und wie deren Kinder sein werden, ist wieder ein anderes Thema. Deswegen, was gilt es zu tun? Die Religion muss überbracht werden. Sie muss gelehrt werden. Und dafür muss es Bemühungen geben. Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. Also man muss selber praktizieren und dazu auch aufrufen. Und auf das alles auf die richtige Art und Weise. Dafür muss man lernen. Dafür muss man sich informieren. Das braucht Ausdauer. Das braucht Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit. Da muss man auch mal seine eigene Person beiseite stellen und dem anderen was gönnen. Den anderen mal lassen, wenn der das besser kann. Oder selbst etwas als Aufgabe ausfüllen, was man vielleicht nicht unbedingt gewählt hätte. Aber um das große Ganze aufrechtzuerhalten, macht man das einfach. Ja, wer aber in einer Gesellschaft, wo ich, meine und mir das oberste Gebot ist, dort wird dann eine Arbeit, die dem Allgemeinwohl dient und dessen Ergebnis man vielleicht gar nicht zu eigenen Lebzeiten erleben darf, dort wird dann an solch einer Arbeit festzuhalten sehr, sehr schwierig. Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen und sag: Ich glaube an das, was Allah an Büchern herabgesandt hat, und mir ist befohlen worden, unter euch gerecht zu handeln. Allah ist unser Herr und euer Herr, uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine gemeinsame Beweisgrundlage zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen, und zu ihm ist der Ausgang. Also man soll auch dann den Streit beenden. Uns unsere Werke, euch eure Werke. Wir haben keine gemeinsame Beweisgrundlage. Das heißt, ihr würdet nichts von dem, was wir als Grundlage dieser Argumentation einbringen würden, würdet ihr nicht anerkennen. Deswegen führt dieser Streit zu nichts, und letztlich wird Allah zwischen uns allen entscheiden. Und dort werden wir dann erfahren, wer auf Wahrheit und wer nicht auf Wahrheit gewesen ist. Diejenigen, die über Allah streiten, nachdem auf ihn gehört worden ist, also nachdem Allah, seine Botschaft, von ihnen anerkannt worden ist, dass ja, wir haben die Botschaft von Allah erhalten. Deren Beweisgrundlage wird bei ihren Herren widerlegt. Auf ihnen liegt Zorn, und für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist es, der das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat, und auch die Waage. Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nah. Diejenigen, die nicht an sie glauben, wünschen sie zu beschleunigen. Diejenigen aber, die glauben, sind besorgt wegen ihr und wissen, dass sie Wirklichkeit ist. Doch eben diejenigen, die über die Stunde streiten, befinden sich wahrlich in tiefem Irrtum. Allah ist feinfühlig zu seinen Dienern, er versorgt, wen er will, und er ist der Starke und Allmächtige. Allah versorgt uns trotz aller Sünden, und das, obwohl er stark und allmächtig ist, er könnte strafen, aber Allah ist feinfühlig zu seinen Dienern, er versorgt, wen er will. Wer immer die Ernte des Saatfeldes für das Jenseits haben will, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld, also die Belohnung. Die Belohnung des Jenseits, wer diese haben will, wer im Jenseits ernten will, den mehrt Allah noch die Belohnung, die Ernte in seinem Saatfeld. Und wer die Ernte des Saatfeldes für das Diesseits haben will, dem lassen wir etwas davon zukommen, für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. Das ist eine sehr wichtige Ayah. Ein sehr wichtiger Lebensgrundsatz. Wenn wir nach diesem Grundsatz leben würden, wie gut würde alles für uns werden? Und wenn wir diesen Grundsatz vergessen, wie eilfertig und oberflächlich wir dann leider werden. Ja, wenn jemand seinen ganzen Lohn, das Ergebnis seiner Bemühungen, schon im Diesseits sehen will, der bereitet sich nicht für das Jenseits vor. Und woran merkt man das, dass man so falsch leider denkt? Woran kann man das sehen? Dass, wenn man nicht das Ergebnis sofort oder bald oder wenigstens zur eigenen Lebenszeit noch sieht, dann verliert man Interesse an dieser Tat. Ja, und das ist ein großes Zeichen dafür, dass man das nicht für Allah, nicht für seine Zufriedenheit und eben nicht für die Belohnung im Jenseits gemacht hat. Man wollte schnell ernten, man wollte die Belohnung, man wollte das Ergebnis im Diesseits schon sehen. Ja, deswegen, wenn manche auch sagen, nee, das Gebet gibt mir zurzeit nicht so viel Ruhe, die Umstände können sehr verschieden sein, dann lassen Sie das Gebet direkt. Ja, die Umstände können sehr verschieden sein. Vielleicht ist ja etwas mit der Art und Weise deines Gebetes nicht in Ordnung. Denn Allah sagt, wer wahrlich im Gedenken Allahs, findet das Herz Ruhe. Ja, vielleicht hat man dann etwas falsch gemacht. Und man sollte nicht vergessen, dass manche Dinge, auch wenn man sich weiter bemüht, auch wenn sie einem vielleicht wirklich einfach nur schwer fallen. Und das kann mal im Leben passieren, dass man etwas gerade mal so schafft, weil man körperlich gerade so schwach ist oder warum auch immer. Man sollte die Tat aber nicht lassen, denn sie hat eine Auswirkung auf dein Jenseits. Und letztlich sollten wir alles tun, damit unser bleibendes Leben gut wird. Hier gibt es auch ein Hadith, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel sagte, so ungefähr bei Ibn Majah wird das überliefert und auch bei Ibn Hibban, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ayyuhan nas, o ihr Menschen, ittaqullaha wa ajmilu fi talab, fürchtet Allah, habt Taqwa vor Allah und handelt schön, seid auf eine schöne Art und Weise in eurem Verlangen, nämlich nach der Versorgung, in eurem Streben nach Versorgung. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ, denn wahrlich keine Seele stirbt, das ist gewiss, bis sie ihre Versorgung voll und ganz genommen hat. Und wenn sie sich verspätet, nämlich diese Versorgung, dann fürchtet trotzdem Allah und handelt schön und auf eine gute Art und Weise in dem Streben nach der Versorgung. Nämlich wie handelt man schön in dem Streben nach der Versorgung? Nehmt, was halal ist und meidet das, lasst das, was Allah haram gemacht hat, verboten hat. Das ist nämlich das schöne Streben nach der Versorgung. Denn warum soll man mit Haram-Mitteln etwas nehmen, wenn es für dich geschrieben ist, kommt es sicherlich zu dir. Und wenn es nicht für dich geschrieben ist und du es trotzdem mit Haram-Mitteln dir aneignest, wirst du es trotzdem nicht genießen. Ja, es ist nicht für dich geschrieben, es wird nicht zu dir gelangen. Ja, und das schafft eben aber nur dieses Zurückhalten können und dieses volle Vertrauen auf, nee, was ich hier im Diesseits bekommen soll, bekomme ich auch, wer auch seine Augen auf das Jenseits gerichtet hat. Und wer fürchtet auch, vor Allah verantworten zu müssen, wenn er hier etwas Verbotenes tut. Oder haben Sie etwa Teilhaber, die Ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Wenn es nicht das bereits ergangene Wort der Entscheidung, nämlich dass es Aufschub gibt bis zum jüngsten Gericht, gäbe, wäre zwischen Ihnen wahrlich schon jetzt entschieden worden. Und gewiss, für die Ungerechten wird es schmerzhafte Strafe geben. Du wirst dann die Ungerechten besorgt sehen, wegen dessen, was sie verdient haben, und es wird über sie hereinbrechen. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden sich auf den Auen des Paradiesgartens befinden. Sie haben, was sie wollen bei ihrem Herrn, das ist die große Huld. Das ist die frohe Botschaft, die Allah seinen Dienern, die glauben und rechtschaffene Werke tun, verkündet. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den Verwandten. Und wer ein gutes Werk tut, dem schenken wir dafür noch mehr Gutes. Gewiss, Allah ist allvergebend und stets zu Dank bereit. Er erkennt die Taten an und wertet und belohnt selbst die kleinsten unter ihnen. Die Liebe wie zu den Verwandten wird auch übersetzt, dass ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe zu den Verwandten. Also seid ihr selber gut, seid ihr gute, anständige, liebevolle Menschen, ich persönlich will keine Belohnung von euch. Oder sagen sie etwa, er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen? Wenn nun Allah will, kann er dir das Herz versiegeln. Und Allah löscht das Falsche aus und setzt die Wahrheit mit seinen Worten durch. Er weiß über das innere Geheimnis Bescheid. Er ist es, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Missetaten verzeiht, und er weiß, was ihr tut. Und er erhört diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Und Allah mehrt noch, nämlich wen? Die glauben und rechtschaffene Taten tun, mehrt er noch von seiner Huld. Für die Ungläubigen aber wird es strenge Strafe geben. Deswegen, wenn auch immer mal ein übler Gedanke ins Herz kommen sollte, dass meine Gebete erhört Allah ja nicht oder mir wurde ja noch nie was gegeben oder ich brauche gar nicht Dua zu machen, welche wurde denn schon mal erhört? Diese üblen, teuflischen wirklich Gedanken ins Herz kommen, sofort an diese Eier denken, dass nein, Allah erhört diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Gutes tun, den Iman wieder erneuern, wieder erfrischen und nochmal erneut Allah um seine Gunst bitten. Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig zuteilen, würden sie auf der Erde Ungerechtigkeit verüben. Also wenn jeder viel von Allah bekommen würde, dann würden die Menschen noch rebellischer und tyrannischer werden und auf der Erde würde noch mehr Ungerechtigkeit verübt werden. Aber Allah lässt im richtigen Maß herabkommen, was er will. Er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Und er ist es, der den Regen herabkommen lässt, nachdem sie die Hoffnung aufgegeben haben, und der seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und er ist der Schutzherr und Lobenswürdige. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und das, was er an Tieren in ihnen beiden sich ausbreiten lässt. Und er hat die Macht, sie zu versammeln, wenn er will. Was immer euch an Unglück trifft, es ist das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Und Allah vergibt ja schon vieles. Vieles wird von Allah schon übersehen. Deswegen, wenn uns auch manchmal so Kleinigkeiten passieren, oder im Falle von großen Unglücksfällen sowieso, aber auch bei Kleinigkeiten, man stößt sich an, etwas geht schief, irgendwas fällt hin, sofort Allah um Vergebung bitten. Denn Allah sagt hier, was auch immer euch an Unglück trifft, es ist das, was eure Hände erworben haben. Sofort Allah um Vergebung bitten und immer denken, wir machen so viel falsch, wir haben so viele Mängel, wir haben so viele Schwächen und Allah verzeiht schon so vieles. Deswegen jede Minute, jeder Augenblick, den wir im Wohlergehen, in guten Zeiten verbringen dürfen, ist eine unglaublich große Gnade von unserem Herrn. Ihr könnt euch ihm auf der Erde nicht entziehen und ihr habt außer Allah weder Schutzherren noch Helfer. Also wo wollt ihr hinlaufen? Lasst uns mal vorstellen, jemand sagt, mir ist das alles zu schwer, ich kann das nicht und ich will weg aus dieser Prüfung, und er läuft los. Wohin will er laufen? Ihr könnt euch Allahs nicht entziehen. Egal wohin der Mensch geht, er ist immer noch unter der Herrschaft Allahs. Wir sind seine Schöpfung und wir werden zu ihm zurückkehren. Und zu seinen Zeichen gehören die auf dem Meer fahrenden Schiffe wie die Berge. Wenn er will, lässt er den Wind sich legen, dann bleiben sie bewegungslos auf seiner Oberfläche stehen. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren. Denn der Standhafte, der, obwohl ihm ein Schlag ereilt, ein Unglück passiert, er nicht sofort das Ergebnis seines Bittgebetes oder seiner guten Taten sieht und trotzdem weitermacht, nur dieser Mensch kann auch positiv bleiben und seine Augen und sein Herz geöffnet lassen für die unzähligen Zeichen Allahs, die er in der Schöpfung ausgebreitet hat. Genauso auch der Dankbare. Jemand, der missmutig, verzweifelt, undankbar, ein alles schwarz sehender Mensch ist, der sieht die Zeichen Allahs dann auch nicht mehr. Und derjenige, der aber Allahs Gnaden anerkennt, sie mit Dankbarkeit ihnen begegnet und damit auch noch mehr, wie haben wir gelesen, seid dankbar und Allah wird euch mehren, ja, und damit seine Gnaden, die von Allah auf ihn kommen, auch noch mehrt, dem mehrt Allah dann auch diese Einsicht und gibt ihm Weisheit. Oder er lässt sie untergehen für das, was sie verdient haben, und er verzeiht vieles. Und diejenigen, die über unsere Zeichen streiten, sollen wissen, dass es für sie kein Entrinnen gibt. Was immer euch gegeben worden ist, schaut mal, überlegt mal an all das, was wir besitzen, unzählige Gnaden, ist Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Ihr habt es nur kurz. Das alles ist nur für dieses kurzlebige, schnell vergängliche Leben. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger. Aber für wen? Für diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Jetzt werden diese Menschen noch weiter beschrieben. Das sind jetzt also die Menschen, deren Jenseits besser ist, bleibender ist. Für das sollen sie arbeiten. Wie sind diese? Sie glauben, sie verlassen sich auf ihren Herrn. Und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden und wenn sie zornig sind, doch vergeben. Also ihren Zorn unterdrücken können, darüber stehen können und doch verzeihen können, die ihren Zorn unter Kontrolle halten können. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist, die schwerwiegenden Sünden und Abscheulichkeiten meiden. Oft ist auch leider so, dass man eigentlich ganz gut schafft, die Gebete zu verrichten und Zakat zu geben oder Ramadan zu fasten. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, Verbotenes zu tun, mit den Augen, mit den Ohren, mit den Sinnen, mit was auch immer, dann hat man nicht die Zurückhaltung und nicht die Stärke, davon Abstand zu nehmen. Ja, jemand betet, fastet, ist ein guter Ehemann oder gute Ehefrau oder was auch immer, aber sobald er vor dem Internet sitzt, kann er seine Augen nicht abwenden von dem, was Allah eindeutig verboten hat. Allah möge uns allen helfen. Es ist gerade eine Zeit, auch wo sehr vieles, was streng verboten ist, einfach nicht nur zugänglich ist, sondern auf einen selber zukommt, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Und da braucht es natürlich große Stärke, echten Iman, echte Taqwa, dass man nicht nur vor den Leuten fromm ist, sondern auch alleine, wenn keiner einen sieht, außer Allah, dass man auch da Frömmigkeit leben kann. Und das gehört hier also zu den Eigenschaften der Gläubigen, dass sie sich von Abscheulichkeiten, Schamlosigkeiten, schwerwiegenden Sünden fernhalten. Und wenn sie zornig sind, doch vergeben und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, ihre Angelegenheit durch Beratung untereinander regeln und von dem ausgeben, womit wir sie versorgt haben. Hier wird die Schura, die Beratung, angesprochen. Es wird als eine Eigenschaft der guten Menschen, der Gläubigen beschrieben, die dafür arbeiten, dass ihr Achera, ihr Jenseits, besser und bleibender für sie ist. Eine Arbeit, wo mehr als eine Person betroffen sind. Irgendeine Arbeit, sei es in der Familie, auf der Arbeit, im professionellen Leben, wo auch immer. Dort sollte man mit denen, die von dieser Arbeit betroffen sind, die gemeinsam mit dir an etwas arbeiten oder leben oder irgendwie davon mit beeinflusst sind, mit diesen Menschen sollte man sich auch beraten. Ja, mit ganz simplen Beispielen können wir das schon verstehen. Wenn die Mutter im Haus jeden Tag nur das kocht, was ihr gefällt, dann wird das keinen gefallen. Das wird das Interesse der Kinder, des Ehemannes und von wem auch immer, für wen sie da diese Verantwortung übernommen hat, das Interesse derer wird abnehmen, die Unzufriedenheit wird zunehmen, die Nörgelei wird auch zunehmen und das Endergebnis wird einfach schlecht sein. Genauso auch mit dem Mann, wenn er eine Reise plant und nur das sieht, was er selber möchte und keinen anderen rechts und links beachtet, dann wird das nicht zu Zufriedenheit in seiner Familie führen, wie wir alle nachvollziehen können. Genauso, man arbeitet irgendwo als Lehrer, als irgendeine andere Arbeit, dann sollte man sich mit denen, auch wenn diese unter einen stehen, wie die Schüler zum Beispiel, beraten, aber sie auf jeden Fall auf diese Art und Weise beteiligen lassen. Denn dort, wo ein Mensch sich beteiligt, dort entwickelt der Mensch auch Interesse. Und das empfindet er dann als eigene Arbeit, als sein eigenes Interesse und er wird dann auch seine eigene Bemühung mit einbringen. Ja, deswegen die Gemeinschaftlichkeit, die Beratung ist etwas Gutes. Man sollte das beibehalten. Mal natürlich mal mehr, mal weniger. Es kommt immer auf die Umstände auch an. Aber es sollte auf jeden Fall Teil einer gemeinschaftlichen Arbeit, einer Gemeinsamkeit, sollte es auf jeden Fall sein. Anderes Beispiel auch. Der Mann geht raus, erzählt keinem was, wo, wer, obwohl es vielleicht nur ihn selber auch angeht. Aber die Frau kocht vielleicht zu Hause, bereitet das Abendessen vor und er kommt nach Hause und sagt, ach, ich habe doch schon draußen gegessen. Ja, also dieses Mangel an Kommunikation auch und dieses sich nicht absprechen, ja, wenn wir das Wort Beratung auch mal mit Absprechen einfach mal erweitern, sich absprechen, den anderen informieren lassen, aufeinander eingehen, wenn wir nicht wissen, was jemand draußen gemacht hat, wie lang er draußen ist, vielleicht können wir auch nicht darauf eingehen, dass er müde ist, wenn er nach Hause kommt und erwarten vielleicht direkt wieder, dass hier, mach jetzt das und das oder ich brauche jetzt diesen und diesen Gefallen von dir. Das sind so Dinge, wo man einfach aufeinander Rücksicht nehmen muss und zur Rücksicht gehört es nun mal auch, dass man die Meinungen wenigstens anhört und dann letztlich hat natürlich meistens eine Person im professionellen Leben meistens der Chef oder der Projektleiter oder wer auch immer. Jemand hat das letzte Wort natürlich, aber er sollte mindestens alle einmal anhören, die etwas damit zu tun haben, die natürlich auch befähigt sind, etwas sagen zu können. Wie sind diese noch? Diese Menschen, diese Gläubigen, die hier von Allah gelobt werden in ihren Eigenschaften und diejenigen, die, wenn Gewalttätigkeit gegen sie verübt wird, sich selbst helfen. Also ihren Standpunkt klar machen, sich auch wehren können und auch wollen, Unrecht nicht einfach ertragen, nicht passiv sind, sondern sich selbst helfen. Aber wie? In den Grenzen, den Allah ihnen vorgeschrieben hat. Nämlich, die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleich Böses. Also Gleiches mit Gleichem ist das oberste Limit. Aber schlechter noch zu reagieren als das, was dir angetan wurde, dann wirst du selber zum Unrecht Handelnden. Wer aber verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allah. Ja, also verzeihen ist dann noch ein bisschen besser. Diese Belohnung kommt dann direkt von Allah. Er liebt ja nicht die Ungerechten. Ja, also wir müssen natürlich die Mitte auch halten. Wir haben jetzt oft auch über Ihsan gesprochen. Schlechtes mit Besserem erwidern haben wir auch schon besprochen. Hier wird gesagt, Gleiches mit Gleichem ist absolute Limit. Aber verzeihen ist etwas, was Allah belohnen wird. Man soll Ihsan üben. Aber Dhulm, also Ungerechtigkeit, soll man auch, soweit man kann, vermindern, verhindern oder auch einhalten. Ja, den Zalim, den Unrechthandelnden, den Tyrannen, den Ungerechten von seinem Unrecht abzuhalten, ist auch etwas Wichtiges. Ja, sonst, wenn jeder sagt, nee, mir egal, was der und der macht und dabei vielleicht Opfer Leiden oder Menschen Unrecht getan wird, dann ist das natürlich nicht etwas, was der Dien erfordert. Ihsan hat seine Stelle im Islam, aber Unrecht zu vermeiden, zu verhindern, wo man kann, ist natürlich auch sehr wichtig im Islam. Aber nochmal, wie? Nicht indem man den eigenen Charakter und die eigenen Prinzipien aufgibt und schlecht wird selber oder selber zum Unrecht handelnden wird. Manche ändern zum Beispiel wirklich gar nichts und schreien vielleicht nur rum und haben damit ihrer Wut Ausdruck verliehen, aber geändert hat sich wirklich nichts. Also all diese Dinge müssen also beibehalten werden. Ihsan hat seinen Platz, Schlechtes mit Besserem erwidern, Böses mit Bösem erwidern, nicht selber Unrecht handelnder werden, Unrecht auch verhindern, vermeiden, einhalten, verzeihen aber hat eine ganz besondere Stellung im Islam. Ja, und alles hat sein Recht und alles hat seine Stellung im Islam und je Umständen muss das dann entschieden werden, was jetzt in diesem bestimmten Umstand das Beste ist zu tun. Und wer immer sich selbst hilft, nachdem ihm Unrecht zugefügt wurde, gegen jene gibt es keine Möglichkeit, nämlich sie zu belangen. Eine Möglichkeit zu belangen gibt es nur gegen diejenigen, die den Menschen Unrecht zufügen und auf der Erde ohne Recht Gewalttätigkeiten begehen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Wahrlich, wenn einer standhaft erträgt und vergibt, so gehört dies zur Entschlossenheit in der Handhabe der Angelegenheiten. Das schafft man nur, wenn man einen starken Charakter hat. Allah möge uns auch so formen. Azm al-Umur, diese Entschlossenheit in der Handhabe der Angelegenheit, bedeutet aber auch, dass dies zu den Dingen gehört, die Allah streng befohlen hat. Wenn Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen Schutzherrn nach ihm. Und du siehst, wie die Ungerechten, wenn sie die Strafe sehen, sagen, gibt es denn einen Weg zur Rückkehr? Und du siehst, wie sie ihm, nämlich dem Höllenfeuer, vorgeführt werden, demütig vor Unterwürfigkeit und mit verborgenen Blicken schauend. Mit verborgenen Blicken, so wie man einen Schlange oder einen Löwen anschaut, fürchtend, dass er einen attackiert. Und diejenigen, die glauben, sagen, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst und ihre Angehörigen am Tag der Auferstehung verlieren. Ja, gewiss, die Ungerechten befinden sich in beständiger Strafe. Jetzt schaut mal, wie oft das Wort Ungerechte oder Unrechthandelnde, wie oft das vorkam und wie streng Allah davor warnt, die irgendeine Art von kleinstem Unrecht auf dieser Erde zu tun. Und sie werden keine Schutzherren haben, die ihnen anstatt Allahs helfen könnten. Wen Allah in die Irre gehen lässt, für den gibt es keinen Ausweg. Allah, schenk uns die Rechtleitung. Hört auf euren Herrn, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird. Keinen Zufluchtsort werdet ihr an jenem Tag haben und keine Möglichkeit, etwas zu missbilligen. Wenn sie sich nun abwenden, so haben wir dich nicht als Hüter über sie gesandt. Dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft und siehe, wenn wir den Menschen von uns Barmherzigkeit kosten lassen, ist er froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, gewiss, dann ist der Mensch sehr undankbar. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was er will. Er schenkt, wem er will, nur weibliche und er schenkt, wem er will, nur männliche Nachkommen. Oder er schenkt beides zusammen, männliche und weibliche Nachkommen und er macht, wen er will, unfruchtbar. Gewiss, er ist allwissend und allmächtig. Das ist Allahs Herrschaft. Er gibt, wem er will, was er will. Und die Aufgabe der Menschen ist, in schlechten Umständen Geduld zu zeigen und in guten Zeiten Dankbarkeit zu zeigen und zu haben. Und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl, also von unserer Angelegenheit, als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir rechtleiten, wen wir wollen, von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Allahs Weg, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Sicherlich, zu Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang. Wenn wir nochmal die Aya betrachten, in der es heißt, du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist, doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir Recht leiten. Über den Iman heißt es auch, bei Abu Dawud gibt es ein Hadith, dass eine Sahabi sagte zu seinem Sohn, was er vom Gesandten auch gehört hatte, so ungefähr, er sagt zu seinem Sohn, dass wahrlich du findest nicht die Süße der Wahrhaftigkeit oder der Realität, Haqiqatul Iman, der Realität, des Glaubens, bis du weißt und erkennst, dass das, was dich treffen sollte, sollte dich nicht verfehlen und das, was dich verfehlt hat, sollte dich nicht treffen. Und dann sagt er, ich hörte vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dann kommt ein längeres Hadith, in dem der Gesandte Allahs die Schöpfung und die Vorherbestimmung Allahs beschreibt. Das heißt, das gehört also auch zu den Festigkeiten des Imans, dass man die Realität auch wirklich erkennt. Iman hat, dass man einen starken Glauben an die Vorherbestimmung hat. Genauso heißt es in einem anderen Hadith, dass der Iman auch sich abnutzt, alt wird, so wie ein Kleid, das man anzieht, auch abgenutzt wird. Deswegen erneuert euren Iman. Der Iman sollte, oder bittet Allah, dass Allah euren Iman immer wieder erneuert, frisch macht. Deswegen ist Ramadan auch so ein Segen, dass Allah uns Ramadan geschenkt hat, indem wir uns ganz besonders um den Koran, um das Fasten, um gottesdienstliche Handlungen allgemein mehr bemühen. Und wir sollten alle in unser Leben so regelmäßige Auffrischer einbauen, wo wir uns besonders um den Koran kümmern, mindestens einmal im Jahr den Koran ganz durchlesen. Das ist das Allermindeste. Im Ramadan hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegte mit Jibril den ganzen Koran einmal durchzugehen, vor seinem Tod, zweimal in einem Monat. In dem letzten Monat Ramadan, den er erlebte vor seinem Ableben, sallallahu alaihi wasallam. Das sind so Dinge, die uns immer wieder erfrischen und uns nochmal in Erinnerung rufen. Und wenn wir das nicht tun, dann wissen wir genau auch, wie man sich fühlt, wenn man lange schon nichts Gutes mehr gedacht, gemacht, gesagt hat. Und davor sollte der Mensch sich hüten.